das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, mit einer Minute Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer freitags. Wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder ganz einfach mailen domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Anrufe und eure Themen und begrüße sehr herzlich die erste Anruferin heute Nacht. Das ist Rebecca und Rebecca ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Rebecca, um was geht's bei dir? Es geht darum, dass also um Vergewaltigung, aber nicht, dass ich vergewaltigt wurde, sondern eine beste Freundin von mir. Die hat mir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, hatte ich mit ihr telefoniert und auf einmal hat sie mir dann gesagt, dass sie wohl vergewaltigt wurde. In dieser Woche? Nein, in der Woche nicht. Das ist schon ein oder anderthalb Monate her. Und sie hat halt erst da sich getraut, mir das zu erzählen, überhaupt jemandem zu erzählen. Und ja, ich hatte auch dann zu ihr gesagt, ob wir nicht dann zur Polizei gehen sollen dementsprechend und auch irgendwie gucken noch zum Frauenarzt, ob da was vielleicht gefunden werden könnte. Und also in der Nacht hatte sie erst noch Ja gesagt, wo ich am nächsten Tag nochmal mit ihr telefoniert hatte, weil ich dann los wollte mit ihr, hat sie gesagt, nein, sie will nicht, weil sie halt Angst hat, dass wenn ihre Mutter das rauskriegen würde, es womöglich Ärger gibt, weil sie wohnt noch bei ihrer Mutter. Warum glaubt sie, dass es Ärger mit der Mutter gibt, wenn sie von einem derartigen Verbrechen erzählt? Das Problem ist, denke ich mal, der Mann war halt bei ihr zu Hause. Also die haben sich vorher noch durch mich ganz normal kennengelernt. Also es ist ein Bekannter von uns. Ach so. Ja, es war eigentlich auch, dass sie sich ganz normal eigentlich angenähert hatten. Und er wollte wohl mehr und sie hat aber gesagt, nein, sie will nicht. Ja. Und die waren beide alleine halt bei denen zu Hause da. Und dann ist wohl, erst wohl sich auch so geküsst und so und auch gestreichelt und so. Und dann wollte er aber mehr und sie hat gesagt, nein, sie will nicht. Und okay, ja, aber warum traut sie sich das nicht der Mutter zu sagen? Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich hat sie einfach Angst, dass die Mutter halt nicht verständnisvoll reagiert. Aber kannst du das verstehen? Reagiert nicht jede Mutter verständnisvoll, wenn die Tochter erzählt, es liegt eine Vergewaltigung vor? Ja, also ich schätze mal schon, dass eigentlich eine Mutter dann dementsprechend... Du kennst ihre Mutter doch auch. Ja, klar kenne ich ihre Mutter. Wie schätzt du das denn ein? Also ich glaube nicht, dass ihre Mutter sie irgendwie anmeckern würde, wie kannst du nur jemanden hier reinlassen, wenn ich nicht da bin oder so, sondern ich glaube eher, dass die Mutter dann sich Sorgen macht und sagt, ist denn alles okay und so. Wie alt ist deine Freundin? 21. Und dieser Mann, den du auch kennst, wie alt ist der? 31. Ja, wie gut kennst du diesen Mann? Leider nicht sehr gut. Also es ist leider nur ein Bekannter, also keiner, den wir jetzt schon sehr lange kennen. Wie ging denn die Sache dann weiter in der Wohnung? Also deine Freundin wollte keinen Sex mit ihm haben? Ja, sie hat gesagt, dass er dann wohl, sie hat erzählt, dass sie wohl er sie wohl bis auf die Unterwäsche ausgezogen hatte und da hat sie das auch noch bis dahin wohl zugelassen. Und dann wollte er mehr und hat sie gesagt, nein, ich will nicht mehr. Ja. Und dann hat sie gesagt, ging das in Sekunden von Bruchteilen, dass er ihr die Unterhose auch noch ausgezogen hat. Ja. Und bei sich Hose, Unterhose runter und ja. Und ist dann mit halt Gewalt vorgegangen? Genau. Und also und sie hat auch versucht, sich zu wehren, hat sie gesagt. Also ihn mit ihren Händen gegen seine Schulter zu drücken. Und er hat sogar nachher wohl ihre Hände festgehalten. Und danach ist er gegangen? Sie hat gesagt, also es ist auch, was auch blöd leider ist, ohne Kondom, wie sie mir gesagt hat. Und er hat zwar gesagt, ja, ich ziehe rechtzeitig raus und so, aber ich meine, jeder, der aufgepasst hat in Biologie, weiß, dass das nicht... Dazu hatte der noch Zeit oder dass er sagt, ich ziehe rechtzeitig raus, wenn er in so einer extremen Situation ist? Ich weiß es nicht, anscheinend hat er, weil sie wohl gesagt hat, so ja, ich, dass sie nicht will und auch halt nicht ohne Kondom sowieso nicht. Es kann vorher gesagt worden sein. So wie deine Freundin dir das erzählt, glaubst du ihr das? Ja, ja. Also ich kenne sie dafür schon lang genug und auch eigentlich sehr gut, dass ich nicht mir vorstellen kann, dass sie mir das einfach nur so erzählt. Und als sie dir das am jetzt Mitte der Woche erzählt hat, wirkte sie da sehr verstört? Ja. Die hat das ja nun eine ganze Weile mit sich rumgetragen. Ja, also sie hat es auch nicht von sich aus direkt erzählt, sondern ich hatte halt, wo ich mit ihr geredet habe, gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Also sie hat sich irgendwie schon relativ komisch halt mit mir geredet gehabt und dann hatte ich gefragt, was los wäre. Und dann sagte sie nichts. Ja. Und mir war klar, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann nach Drängen halt von mir hat sie es mir dann erst erzählt auf einmal. Ja, sie wohnt bei ihrer Mutter oder mit ihrer Mutter zusammen? Genau. Wer wohnt da noch in dem Haus? Nur die beiden. Nur die beiden. Und die Mutter war zu der Zeit nicht da? Nein, die war nicht da. Die war im Krankenhaus. Darf denn deine Freundin einen Typen mit nach Hause bringen? An sich schon. Wenn die Mutter das weiß, ist das kein Problem. Nun war sie ja im Krankenhaus und konnte sie ja vorher nicht gefragt werden. Ich weiß nicht, ob sie ihre Mutter vorher gefragt hat oder nicht. Ganz ehrlich, das kann ich nicht sagen. So, jetzt stehst du natürlich in der Bredouille. Was soll ich tun? Meine beste Freundin beichtet mir so etwas, oder was heißt beichtet? Sie erzählt dir so etwas. Du hast ihr Ratschläge gegeben, darauf geht sie nicht ein. Ja. Wie soll das jetzt weitergehen? Genau. Das ist halt wirklich meine Frage, weil sie hat auch dann in der Nacht gesagt, also sich die ganze Zeit gesagt, dass sie sich selber Vorwürfe macht. Und dann habe ich gesagt, du bist definitiv nicht schuld, weil du hast ja Nein gesagt. Und eigentlich. Ich finde, dass man vielleicht am besten an der Stelle weiter ansetzen sollte, Rebecca. Nämlich, dass du sie davon überzeugen solltest, mit ihrer Mutter zu sprechen. Dass da noch jemand weiteres einbezogen wird. Wie ist das Verhältnis inzwischen deiner Freundin und der Mutter eigentlich? Also eigentlich sehr gut. Eigentlich sehr gut. So, ja. Dann kann man auch darüber sprechen. Dann sehe ich nicht, warum sie das nicht macht. Also sie braucht sich ja wirklich nicht schämen. Und wenn sie sich doch schämt, kannst du ja das versuchen, ihr auszureden. Mhm. Schämen muss sie sich nur wirklich nicht, wenn so etwas vorgefallen ist, weiß Gott nicht. So, wenn dann wieder noch eine Person einbezogen ist, vielleicht findet sie dann eher den Mut, einen Weg zu finden, vielleicht zur Polizei oder was auch immer. Mhm. Aber wichtig ist einfach, dass deine Freundin jetzt erstmal redet und dass sie das verarbeitet, was da passiert ist. Der erste Schritt ist getan, indem sie mit dir gesprochen hat. Wenn die Mutter jetzt auch einbezogen wird, sieht man weiter. Darüber hinaus würde ich dir ganz gerne noch die eine oder andere Adresse an die Hand geben, hier von meinen Leuten im Hintergrund, die du mal so parat haben solltest, die du vielleicht, wenn es ihr seelisch schlecht geht oder zu schlecht geht, deiner Freundin, wo sie hingehen könnte und sich auch noch Hilfe holen könnte. Mhm. Ja, ich glaube, das sind die Sachen, die man jetzt machen kann. Du kannst sie natürlich nicht zwingen, irgendwas zu machen. Nee, das ist mir klar. Das ist klar, ne? Du musst einfach, du musst dir das Gefühl vermitteln, aber da habe ich keine Sorgen bei dir, so wie du das erzählst, dass du für sie da bist. Und das hatte ich auch in der Nacht gesagt, also wenn irgendwas sein sollte, sie kann mich Tag und Nacht anrufen und so, und das habe ich auf jeden Fall gesagt. Das ist eine gute Voraussetzung. So machen wir es, Rebecca. Du legst bitte auf und wirst von Magdalena angerufen, meiner Mitarbeiterin im Hintergrund, und dann kann sie dir schon mal diese Adressen geben und ihr könnt auch noch ein paar Worte sprechen. Okay, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer für euch. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen. Jessica, 23. Guten Morgen. Guten Morgen. Jessica, wo bist du denn? Du klingst aber ganz weit weg. Ja, ich bin jetzt in meiner Wohnung, aber die ist schon ein bisschen leer, muss ich sagen noch. Aha, aber in Deutschland. Ja, ja. Ja. Jessica, um was geht's denn? Ja, geht darum, dass man mich nicht verstehen kann. Mein Freund hat mich jetzt zum zweiten Mal geschlagen. Und wie man kann dich nicht verstehen? Dein Freund hat dich zum zweiten Mal geschlagen? Verstehe ich nicht. Ja, er hat jetzt wir sind jetzt 2,5 Jahre zusammen ungefähr. Ja. Und er hat mich vor 2 Jahren einmal geschlagen, da habe ich ihn verziehen und habe gesagt, dass wenn das nochmal passiert, das halt vorbei ist. Und ja, jetzt hat er es nochmal gemacht. Wir haben halt auch ein Kind. Ja, wie alt ist das Kind? Das ist 4 Monate alt. Ja. Ja, und jetzt habe ich ihn auch aus der Wohnung geschmissen und alles. Aber er hat jetzt auch heute seine Post geholt und ich habe ihm auch hinterher geguckt, weil, also ich habe durch den Türspalt die ganze Zeit beobachtet und irgendwo vermisse ich ihn zwar, aber ich weiß, dass er es wahrscheinlich wieder machen wird, wenn er Alkohol trinkt. Und aha, ja. Das ist also im Alkoholrausch passiert. Genau, ja. Genau. Was hat er genau gemacht? Ja, er hat mir halt ins Gesicht geschlagen, hat mich geschubst gegen den Schrank und ja. Mhm. Und ich war halt am Schreien und ich lag halt blutend im Flur auf der Erde und das Kind war am Schreien. Und ja, musstest du irgendwie noch versorgt werden, ärztlich? Ja, ich war eine Nacht im Krankenhaus. Also du warst eine Nacht sogar im Krankenhaus? Ja, das heißt, wegen Gehirnerschütterung. Ja. Ja. Die Zeit, du sagst, das ist damals schon mal passiert, am Anfang der Beziehung und dann ging es eine ganze Weile gut. Wie war denn aber dennoch so die Beziehung in den letzten Monaten, sagen wir mal, so im letzten Jahr? Also es gab schöne Zeiten, klar, kann ich nicht sagen, aber es gab halt immer wieder Beleidigungen und hat mich halt immer wieder runtergemacht mit seinen Sprüchen. Ah ja. Wäre fett und ich wäre hässlich geworden und ich wäre spießig und solche Dinge, weil ich halt nicht mehr auf Partys gegangen bin und nichts mehr gemacht habe und so, weil ich halt mich um das Kind gekümmert habe. Ja, also hat jetzt dieser gewalttätige Übergriff quasi das Fass zum Überlaufen gebracht bei dir. Genau. Und genau. Du hast gesagt, jetzt ist finito, jetzt ist Schluss. Ja, aber jeder meint halt, ich müsste ihn hassen, aber ich kann es halt nicht, weil ich habe ihn ja nicht geschlagen und habe ihm gezeigt, dass ich ihn nicht liebe, sondern er mich. Ja. Und ja, jetzt. Ah, jetzt verstehe ich dein Anfangsstatement von gerade auch, dass dich keiner versteht. Die Leute meinen, du müsstest ihn hassen, weil er das gemacht hat mit dir, aber du hasst ihn nicht. Genau, ja, aber weil meine Gefühle sind halt noch da, weil sonst hätte ich ja geschlagen und nicht er. Also, okay, aber du hast ja dich dann noch von ihm getrennt. Ja, weil ich halt auch Angst um unser Kind hatte. Ja, aber so groß können die Gefühle dann ja auch nicht mehr sein, wenn du dich von ihm getrennt hast. Nein, ich mach's aus Vernunft eigentlich mehr. Also mehr Kopfsache als Herzsache, weil das geht mir dann vor, weil ich dann Angst habe, dass es wieder passiert. Und ich komme mir dann auch ein bisschen zu schade vor dafür, um immer... Finde ich eine gute Einstellung. Und ich bin auch froh, dass mal die Vernunft siegt und nicht irgendwie die diffuse Gefühlswelt. Offensichtlich hat der Mann dir ja auch in den letzten Zeiten nicht gut getan, was du gerade so angedeutet hast, wie er sich verbal dir gegenüber geäußert hat. Ja. Insofern finde ich diese Entscheidung richtig und gut. Was machst du denn, wie hat er denn jetzt so darauf reagiert? Hat er das gleich hingenommen oder bettelt er oder war er nochmal aggressiv? Nein, er war jetzt nicht aggressiv, aber er schreibt halt immer noch, er vermisst mich und die Kleine und es tut ihm halt so leid und ja. Glaubst du ihm, dass es ihm leid tut? Das glaube ich ihm, aber er wird es trotzdem immer wieder machen, das weiß ich auch, weil im Alkohol hat er sich nicht im Griff, habe ich so das Gefühl. Ich weiß auch nicht, ob er nur Alkohol genommen hat oder noch andere Drogen, da habe ich keine Ahnung von. Aber die Beschimpfungen, von denen du gerade gesprochen hast, wenn er zu dir sagt, du bist zu fett oder weiß ich was alles, das hat er doch zu dir auch gesagt ohne Alkohol oder immer mit Alkohol? Nein, hat er auch so gesagt. Hat er auch so gesagt? Ja. Das heißt, wenn wir mal das Problem Alkohol rausklammern, wir stellen uns mal vor, dass das bekäme er in den Griff, dann wäre er immer noch problematisch, oder? Ja, doch. Mhm. Irgendwo ja. Naja, ich frage deshalb in die Richtung, wenn er sich radikal verändern würde, wollen und es auch täte, könntest du da so ganz hauchdünn am Horizont noch eine Chance für euch sehen? Also gemeinsam in einer Wohnung schon gar nicht. Und ob ich da noch so eine Chance sehe, ich bezweifle es ehrlich gesagt, weil ich komme mir einfach zu schade vor, um mich da machen zu lassen und... Okay, dann ist die, also wenn du so sagst, das ist ja schon ziemlich klar, dann ist die Sache ja geregelt. Da müsst ihr nur eine vernünftige Lösung finden, dass er natürlich auch Kontakt zu seinem Kind hat und dass das Kind auch mit Vater aufwächst. Ja, nur wie sollen da die Gefühle ganz schwinden? Also, das ist mein Problem dann. Ich liebe ihn ja noch, aber ich will ihn ja vergessen. Und ja, gut, das geht nicht. Da musst du natürlich eine Strategie entwickeln, dass du eine Distanz aufbaust, aber dass du von dir losgelöst das für dein Kind organisierst, dass da ein regelmäßiger Kontakt stattfindet. Denn das kann nicht sein, dass du dem Vater das Kind entziehst oder dem Kind den Vater entziehst. Nein, das nicht so, aber... Ich weiß halt nicht, wie ich das jetzt hinkriegen soll, alles. Vor allen Dingen auch meine Gefühle in den Griff kriegen soll. Also ich finde erstmal die Entscheidung wichtig. Erstmal musst du eine Entscheidung treffen, aber die hast du offensichtlich getroffen. Du willst mit dem definitiv nicht zusammen sein. Nein. So. Was irgendwann mal sein könnte, vielleicht an freundschaftlicher Verbindung oder so, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. So, wenn du das für dich nicht so richtig programmiert bekommst oder auch die Verhaltensweisen nicht so vielleicht hinkriegst, wie du dich davor schützt, würde ich dir wirklich in der Situation eine Beratung empfehlen. Ja. Für eine gewisse Zeit, bis du dich so einigermaßen gefangen hast. Und ich glaube, dann kriegst du das auch alleine hin, weil du hast ja jetzt schon klare Entscheidungen getroffen. Das zeigt mir, dass du eine starke Frau bist. Du bist ja, du hast dich ja von deiner Vernunft jetzt leiten lassen. Das ist ja schon ein gutes Zeichen. So, der nächste Schritt ist schwierig, ist mir klar. Am besten, wenn das Kind nicht da wäre, dann könntest du radikal sagen, ich will dich nicht mehr sehen, Schluss, aus, Punkt, tschüss. Das geht eben jetzt nicht. Und dann muss man irgendwie einen Weg finden. Und dieses irgendwie würde ich dir raten, dass du dir das in einer Beratung vielleicht ein bisschen näher bringen lässt. Aber ich habe ja auch das Gefühl, dass er sich für das Kind nicht interessiert. Er hat ja noch nicht mal nachgefragt nach dem Ganzen. Er hat locker eine Woche gewartet und hat sich dann noch nicht mal gemeldet, weil er hat anscheinend nicht mitgekriegt. Die Kurze hat geschrien und ich lag blutend am Boden im Flur. Ja. Na gut, da kannst du ja erstmal ein bisschen jetzt Zeit vergehen lassen. Und wenn er sich nicht meldet, gut, dann hat er sowieso kein Interesse an dem Kind. Dann ist das zunächst mal kein Thema. Ja, er sieht das nicht als ernst an, weil ich habe ihm die Nummer vom Jugendamt gegeben, aber er sagt ja, wenn sich das beruhigt hat und wenn er mit mir wieder normal reden kann. Okay, aber du musst ihm klar Schiff machen, dass es jetzt diesmal ernst ist. Ja. Also ich finde deine Entscheidung richtig. Wenn du da mit deinen Gefühlen noch ein bisschen Achterbahn fährst, kann ich auch verstehen, würde ich dir gerne noch ein paar Tipps von meiner Psychologin geben lassen. Mhm. Einverstanden? Ja. Jessica, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ja gut, okay, vielen Dank. Darf ich mal einen grüßen? Ja, ganz schnell. Ich grüße Caro und Torgei und meine Freundin Diane. So, die sind jetzt herzlichst gegrüßt. Vielen Dank. Jessica, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer und wir sind per Mail erreichbar unter domian@wdr.de. Emily ist hier, Emily ist 15, guten Morgen. Morgen. Emily, um was geht's? Ja, es geht darum, ich wurde mit ungefähr 2 Jahren adoptiert. Ja. Und weil meine leibliche Mutter halt Alkohol trinkt, macht sie immer noch. Getrunken und trinkt. Mhm. Ja, also... Ja, sie hat damals getrunken, hat angeblich dann aufgehört und trinkt wieder irgendwie total durcheinander. Das heißt, du hast Kontakt zu deiner leiblichen Mutter? Nein, also mit ungefähr 13 habe ich einen Brief gekriegt und wir haben uns dann auch getroffen bei uns. Mhm. Sie hat angeblich aufgehört. Wie war denn das damals? Als du 13 warst, da kommt plötzlich, du wusstest, dass du adoptiert warst. Ja, ich wusste es halt die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Aber ja. Stelle ich mir dennoch komisch vor. Da kommt ein Brief plötzlich von der leiblichen Mutter und die wollte dich sehen. Wie hast du das empfunden? Einerseits habe ich mich irgendwo ja gefreut, dass sie mich sehen möchte. Ja. Aber irgendwo war es halt auch, weil ich wusste, dass sie Alkohol trinkt. Ja, war dir ein bisschen mulmig. Ja. Hm. Bist du da alleine hingegangen? Nein, sie kam ja zu uns. Ja. Das heißt, meine App. Eltern waren dann dabei. Ach so, du warst dann nicht mit ihr alleine das erste Mal? Nein. Hm. Und wie war das dann so, das erste Gespräch? Also, das hat insgesamt 10 Minuten gedauert. Ach du je, das ist nicht lange. Nee, weil sie halt sturzbetrunken und kam. Ach, die kam sturzbetrunken zu euch? Ja, und... Das ist ja krass, das ist ja krass. Ja, nach 10 Minuten bin ich dann also abgehauen, also bin dann ins nächste Zimmer. Und habe dann mit meiner Mutter geredet. Ich wundere mich, dass deine Mutter, deine Pflegemutter, nicht Pflegemutter, Adoptivmutter, ich nenne sie mal deine Mutter, dass sie die nicht rausgeschmissen hat. Ja, wir haben dann geredet und dann haben sie auch rausgeschmissen. Ja. So, jetzt sind 2 Jahre vergangen. Heute bist du 15 Jahre alt. Genau. Und du rufst mich an. Warum? Ja, weil jetzt nach 2 Jahren wieder ein Brief kam. Es täte ihr leid. Ach so, in diesen 2 Jahren gab es überhaupt keinen Kontakt? Nein. Nee. Es tut ihr leid und sie hätte sich komplett geändert. Und was vor allem irritierend, was mich am meisten irritiert, halt, sie möchte mich in Anführungsstrichen zurückhaben, was im Prinzip immer zu spät ist. Also zurückhaben heißt, dass du sollst zu ihr ziehen? Ja. Das schreibt sie in einen Brief jetzt sofort rein? Ja. Nach diesem Vorfall damals vor 2 Jahren? Sie hat halt geschrieben, dass ich zu ihr zurückkommen will. Das ist ja dreist, ne? Ja, den habe ich letzte Woche gekriegt. Ich habe dann selbst noch nicht geantwortet und ich glaube, das werde ich auch nicht machen. Aber wie gesagt, die Frage ist halt, warum erst nach 2 Jahren und vor allem diese Dreistigkeit. Die Dreistigkeit und dann gleich mit so einer Forderung. Was hast du denn empfunden, als du diesen Brief gelesen hast? Also ich war, ja wie gesagt, irritiert, schockiert. Ich habe in dem Moment nur stand ich da erstmal so voll versteinert. Ja. Weil... Hast du auch ein bisschen Wut gehabt? Ich habe eigentlich gar nichts gefühlt. Also... Was sagt denn deine Mutter? Die ist stinksauer. Die ist stinksauer? Die ist stinksauer. Ja. Weil die sich angeblich auch irgendwie kennt. Ich weiß nicht genau wie. Meine Mutter redet da nicht so gerne drüber. Von früher oder haben die jetzt sogar Kontakt miteinander? Irgendwie? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, sie redet dann. Ach so. Mein Vater und meine Mutter reden dann nicht so gerne drüber. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, wie sich jetzt genau kennen, wie lange ich habe da. Weißt du etwas über deinen leiblichen Vater? Ja, der lebt nicht mehr. Er ist im Krieg. Ich weiß nicht in welchem, wann, wie. Auf jeden Fall ist er im Krieg gefallen. Im Krieg? Das kann aber... Ist sein Vater... Ja, er war Soldat und ich weiß nur, dass er irgendwo gefallen ist. Mehr wurde mir nicht gesagt. War er Deutscher? Angeblich ja. Also wie gesagt, mein Vater hat mir nur gesagt, Soldat, Krieg, Tod. Mehr war da nicht. Das rechne ich gerade mal aus. Du bist 15 Jahre. Wo waren deutsche Soldaten vor 15 Jahren? Wo deutsche Soldaten... Ich habe auch... Also ich... Und darüber sprecht ihr auch nicht in eurer Familie? Nein. Nicht so. Wie ist denn das Verhältnis zu deinen Adoptiveltern? Sehr gut. Sehr gut. Also fühlst du dich schon sehr geborgen und das sind eigentlich deine Eltern? Ja. Ja. Ja, lass doch mal das nachstochern da mit dem Vater. Vielleicht wirst du da irgendwann auch nochmal ein bisschen forschen. Jetzt geht es ja in erster Linie erstmal um die Mutter. Ich kann dir sagen, mich empört das auch, was du da erzählst. Wenn die schon, die hat, nach 13 Jahren meldet die sich bei dir, oder nach, nicht ganz, ein bisschen kürzer, aber wann bist du adoptiert worden? Mit ungefähr 2. Ja gut, nach 11 Jahren meldet sie sich, dann kommt sie besoffen dahin, das ist schon ein Unding, dann meldet sie sich wieder 2 Jahre nicht und dann schreibt sie dir, sie will dich zurückhaben. Also wie blöde kann man denn sein? Vor allem ich glaube ihr das nicht, dass sie trocken ist. Das glaube ich einfach nicht. Also weißt du, wenn sie seriös wäre, hätte sie auf jeden Fall diesen Satz nicht reingeschrieben. Sondern sie hätte geschrieben, es tut mir wahnsinnig leid, was damals passiert ist, gib mir nochmal eine Chance, ich bin trocken oder irgend so etwas. Aber nicht gleich diese neue Kontaktaufnahme mit einer Forderung verknüpfen. Ja, also der Brief, der klang auch nicht so nett, der klang, tut mir leid, ich möchte, dass du zu mir zurückkommst. So. Einfach hingeknallt. Wohnt die in deiner Umgebung, in deiner Nähe? Ja? Nein, eigentlich nicht. Also wie viele Kilometer ungefähr entfernt? Also ich wohne in Hannover. Ja. Und sie wohnt in Hamburg. Ja gut, das ist ein ganzes End auseinander. Das heißt, ihr könnt euch nicht zufällig in der Stadt begegnen. Nee, zum Glück nicht. Das ist schon mal gut. Du hast gerade gesagt, dass du wahrscheinlich nicht antworten willst. Finde ich auch, Emily. Würde ich auch nicht machen. Was soll das? Wenn sie jetzt noch weiter mir noch mehr schreibt oder irgendwann vielleicht noch mal auftauchen sollte, werde ich wahrscheinlich auch nicht selber antworten, sondern werde das über meine Eltern machen, weil ich möchte mit ihr ehrlich gesagt... Ja. Ja. Gut, wenn sie noch einmal schreibt, dann könnte man ihr... ein klares Schreiben zurücksenden, dass kein Interesse besteht. Das kannst du dann schreiben oder deine Eltern, wie auch immer. Aber ich würde das an deiner Stelle genauso machen, wie du es gerade sagst. Also, das ist ja furchtbar. Macht das dich alles auch ein bisschen traurig? Ja, also irgendwo bin ich halt enttäuscht, aber ich habe für sie eigentlich gar keine Gefühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist sie nur meine biologische Mutter, ansonsten ist sie für mich irgendwer, weil... Und ansonsten möchtest du auch nicht, dass sie sich in dein Leben einmischt, ne? Nein. Und dich stört. Im Prinzip wirst du mit der Frau nichts mehr zu tun haben und du legst sie jetzt zu den Akten, innerlich. Ja. Mhm. Ja, finde ich okay. Finde ich okay. Vielleicht irgendwann in fernen Zeiten kann man das ja nochmal überdenken, aber jetzt ist es so und jetzt finde ich es richtig. Ja, irgendwann vielleicht mal, aber im Moment. Genau, genau. Emily, das tut mir leid, dass das wirklich so schief gelaufen ist mit deiner Mutter. Aber sei froh, dass du ein gutes Zuhause hast. Ja. Und dass du tolle Eltern hast und die du magst und dass alles da im guten Bereich ist. Ja. Sehr schön. Dann wünsche ich dir und deinen Eltern alles Gute und melde dich nicht mehr. Das ist das Richtige. Okay, tschüss. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, ich möchte euch jetzt schon mal hinweisen auf unser Hauptthema, was heißt Hauptthema, auf unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt natürlich euch auch schon jetzt oder am Wochenende dafür per Mail anmelden. Das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei uns heißt brutale Frauen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die extreme Erfahrungen mit gewalttätigen Frauen gemacht haben, mit Müttern, mit Ehefrauen, mit Freundinnen, gerne auch, wenn sich das vielleicht ergibt, mit Frauen, die mal gewalttätig waren und das heute sehr bereuen. Das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Brutale Frauen. Und wer sich gerne darüber mit mir unterhalten möchte, ihr könnt schon mal mailen domian@wdr.de mit dem Stichwort brutale Frauen. So, und jetzt bin ich verbunden mit dem Jörg und der ist... 43. Guten Morgen, Jörg. Schönen guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Um was geht's? Ja, es geht um Folgendes. Also, schon gesagt, ich bin 43 Jahre alt. Ja. Ich hatte mit 38 meine erste Beziehung zu einer Frau. Die hielt 4 Monate. Spät angefangen, ne? Sehr spät. Mhm. Aber ich bin allgemein in meinem ganzen Leben eher ein bisschen Spätentwickler. Ja. So, dann hatte ich noch eine... letzten Jahr noch eine Beziehung zu einer Frau, auch über 3-4 Monate. Ja. Hab dann wegen dieser Probleme eine Psychotherapie angefangen. Wegen welcher Probleme, die du mit der Frau Frauen hattest? Frauen kennenzulernen, ja. Frauen kennenzulernen, beziehungsweise überhaupt Beziehungen zu führen. Ja. Und da hat sich dann so herausgestellt, dass ich zumindest bisexuell bin. Ach guck, das ist in der Therapie rausgekommen. Genau. Hör mal. Du hast nicht ansatzweise vorher so einen Gedanke mal gehabt? Kerle sind auch geil. Doch. So. Aber verdrängt. Ah. Es gab da zum Beispiel so eine Situation, dass unser damaliger Azubi, das ist jetzt 5-6 Jahre her, ja, vom Hobby Bodybuilder. Ja. Und kam im Sommer in so einem engen T-Shirt. Oh, und da hattest du gleich Gefühle. Genau, da habe ich gedacht, wenn ich den jetzt länger angucke, dann fällt das auf. Ja, also das war ja schon eindeutig. Dann warst du aber ein Meister des Verdrängens, ne? Wenn du das bis seinem 43. Lebensjahr jetzt verdrängt hast. Ja, und dass das rausgekommen ist bei der Psychotherapie, das war auch ein bisschen seltsam. Der Therapeut hat mich am Anfang das nämlich auch gefragt, ob ich mir denn schon mal darüber Gedanken gemacht hätte, homosexuell zu sein. Ja. Habe ich auch erstmal gesagt, nein, überhaupt nicht. Bin 100% hetero. Ja. Und auf der letzten Sitzung vorm Jahreswechsel hat mich das eine Mitpatientin nach der Sitzung gefragt, ob ich mir denn sicher sei, heterosexuell zu sein. Ja. Und da bin ich dann doch mal ins Denken gekommen. Und dann sind mir auch diese Sachen eingefallen, was ich eben erzählt habe mit dem unserem Azubi. Das Gehirn kann ein Meister des Verdrängens sein, ne? Ja. Und jetzt... ganz ehrlich so, unter uns beiden, du hast in all den Jahren früher nie beim Onanieren mal an einen Mann gedacht? Ganz ehrlich. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, also an einen Mann direkt nicht. Aber ich kann sagen, jetzt so im Nachhinein hat mich der Gedanke, Sex mit einem Mann zu haben, nie abgestoßen. Ja. Gut, also ging so ein bisschen in die Richtung. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt hat es halt dreiviertel Jahr gedauert, bis ich mich mit dem Gedanken, ich muss mal sagen, angefreundet habe. Ja. Kurze Frage noch, bevor du weitererzählst. Die zwei Beziehungen, die du jetzt mit Frauen hattest. Ja. War das sexuell der Bringer für dich oder eher nicht so? Die erste schon. Ja. Die zweite nicht. Ja. Die war, hatte Borderline-Störung. Oh ja, dann. Auch in, hatte wohl auch in der Kindheit sexuellen Missbrauch erfahren. Okay, dann war die Sexualität überhaupt kein Thema. Verstehe. Hm. So, jetzt bist du so irgendwie innerlich, ja, so auf die Idee gekommen, vielleicht stehe ich auch auf die Jungs. Genau. Was ist jetzt aus dieser Idee geworden? Ja, nachdem ich jetzt über ein Dreivierteljahr mich mit Freunden darüber ausgequatscht habe, auch in der Therapie darüber viel gesprochen habe. Nicht reden, handeln. Genau. So. Und jetzt heute Abend habe ich das erste Date. Nein. Also jetzt morgen, am Samstag. Samstag, also heute. Das ist ja von heute. Ja, ja, ich denke immer noch morgen. Ja, ja. Du hast natürlich recht. Du hast die erste Verabredung mit einem Mann. Genau. Das ist ja aufregend. Na, aber an einem neutralen Ort, und ich sage auch, ich will keinen Sex. Sage ich jetzt. Sagst du jetzt. Wenn wir uns morgen um diese Zeit unterhalten würden, wer weiß. Wann trefft ihr euch? Um sieben. Und was ist der neutrale Ort? Das ist eine... Eine Sauna? Nein. Nein, das ist eine ganz normale Kneipe. Ah ja. Und wo hast du diesen Knaben, der wahrscheinlich kein Knabe ist, sondern ein Mann, ausgewachsener Mann? Der 40. 40. Wo hast du ihn, wie hast du ihn kennengelernt? Oder wo? Im Internet. Ist er ein bisschen gechattet, auch schon mal telefoniert. Ist er ein Schwuler oder ein bisexueller Mann? Nee, schwul. Ein schwuler Mann? Ja. Also hast du es mit einem Profi gleich zu tun? Ja, würde ich so sagen. Wahrscheinlich. Habt ihr euch den Bildchen ausgetauscht? War im Internetprofil. Und, wie sieht er aus? Es ist so, ich würde fast sagen, es ist so ungefähr mein Typ. Ja. Ich hab in meinem Profil auch reingeschrieben, dass ich gefunden werden will. Ja. Halt, um festzustellen, ob die Männer auf mich stehen, auf die ich auch hätte ausgewählt. Oh, das war jetzt kompliziert, aber ich habe es grob verstanden. Ob die Männer auf mich stehen, die ich vielleicht auch hätte, die ich auch ausgewählt hätte. Ah ja. Na? So, also so ein bisschen die Geschmäcker schon mal abzutesten. Also er hat dein Profil auch gesehen, dein Bild im Profil auch gesehen? Genau, und mich angeschrieben. Und dich angeschrieben, offensichtlich gefällst du ihm. Mhm. Jetzt bist du wahrscheinlich aufgeregt wie Bolle, ne? Morgen, oder? Für morgen. Ja. Kannst gar nicht heute Nacht schlafen. Na, ich glaube, das kriege ich schon hin, aber... Nun spielen wir mal das Verhalten, spielen wir mal durch. Genau. Du triffst morgen, wie heißt der? Arthur. Du triffst morgen Arthur. Ihr sitzt in der Kneipe, unterhaltet euch, trinkt ein lecker Bier zusammen und noch eins, und dann geht er noch woanders hin. Und dann ist es irgendwann 12 Uhr abends, nachts. Ja. Vielleicht auch 12:30. Ja. Und dann sagt Arthur: Mensch, Jörg, komm, lass uns noch einen bei mir trinken. Was macht Jörg dann? Frag mich das um 12:30. Also eigentlich bin ich mir ganz sicher, dass ich halt, ich will das erstmal auf der platonischen Ebene versuchen. Ja. Aber, Sagen wir mal so, finde ich völlig in Ordnung. Man muss da nicht mit der Tür ins Haus fallen. Hast du völlig recht. Aber man sollte sich auch vielleicht nicht eine Chance berauben lassen, wenn sich irgendwas Tolles ergeben würde. Nehmen wir mal an, der Abend läuft bombig, mhm, und das ist ein geiler Typ und ihr seid in guter Stimmung, ja, dann mach es halt, ist auch egal. Ja. Ne? Also, da muss man sich ja keine großen Sachen auferlegen. Ich würde nicht dahin gehen, da hast du völlig recht, so mit dem Ziel, ich muss unbedingt heute Abend mit dem in die Kiste. Das ist albern. Und dann klappt es wahrscheinlich sowieso nicht und du bist frustriert und die ganze Sache ist schiefgegangen. Genau, das sehe ich. Genauso. Ja. Habt ihr denn schon so ein bisschen vorher darüber gesprochen, wie der Abend ablaufen soll? Nö. Überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht. Also er weiß, dass ich vorher noch nie was mit einem Mann hatte. Ja. Das war für ihn völlig in Ordnung. Das reizt jetzt wahrscheinlich seinen Jagdinstinkt. Den kleinen legen wir flach jetzt hier. Genau, endlich mal jemanden zum Entjungfern. Genau. Ja, Jörg, das könnte ja bedeuten, also egal jetzt morgen, wie der Abend da abläuft, aber dass eine neue Zeit für dich anfängt, ne? Nehmen wir mal an, du würdest erkennen, dass es wirklich eher so mein Ding mit Männern, dann könntest du ja ganz neu loslegen und vielleicht klappt's dann. Ja. Könnte sein, ne? Das könnte sein. Ja. Und ich hätte damit auch überhaupt keine Probleme. Ja. Weder von meiner Erziehung noch von meinem Freundeskreis und so weiter. Haben die alle keine... Haben überhaupt keine Probleme sind damit. Sind die nicht fies vor? Wissen alle von Bescheid. Sehr gut. Achso, da hast du auch schon so erzählt. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Und da wurde mir auch gesagt, und wenn du hier mal mit einem Mann auftauchst, bist du herzlich ist da egal, Hauptsache du bist glücklich. Was machst du vom Beruf, Jörg? Ich bin kaufmännischer Angestellter. Ja. Dann guck, aber jetzt nicht immer so scharf nach den auszubildenden Jungs, ne? Da muss ich mich wohl zurückhalten. Ja, gut, das ist ja dann auch Ehrensache, dass man sich da zurückhält. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel, viel Spaß und einen interessanten Abend. Ja, danke dir, Domian. Nur so würde ich sagen, einfach einen interessanten Abend, mal sehen, was daraus wird. Genau. Darf ich noch jemanden grüßen? Nee, heute, jetzt ist Schluss. Einmal grüßen heute und mehr. Nicht, sonst grüßen ja alle Leute und dann ist es ganz schlimm. Nee, ich grüße... Ach, das darfst du, ich habe gesagt, Leute, nee. Nein, jetzt, Schluss hier. Der redet einfach weiter, das gibt's doch gar nicht. Mann, so spielen wir hier aber nicht. So, jetzt geht es weiter mit Josef. Und Josef ist 43, stimmt das? Ja, Domian. Hier ist Josef. Josef, und hier steht auf meinem Computer, auch Gina ist da. Ja, meine Frau. Deine Frau Gina. Wie alt ist denn deine Frau Gina, Josef? Und zwar ist meine Frau wird jetzt 45. Und du 43. Nein, ich bin 43. Du bist 43, ja. Ich bin im September 43 geworden, dieses Jahr. Gratulation nachträglich noch. Dankeschön. So, um was geht's denn, Josef? Pass auf, Domian, ich bin 8 Jahren mit meiner Frau zusammen, 7 Jahre verheiratet. Ja. Meine Frau ist mit 10 Jahren vergewaltigt worden. Mhm. Und zwar hat ihre Mutter dabei zugesehen. Mhm. Wer hat es denn getan? Das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Dann müsste ich dir meine Frau geben, weil sie hat 4 Vergewaltigungen hinter sich. Ja. So. Bevor ich mit Gina spreche, sag mir doch mal den Grund eures Anrufes. Ja, mein Anruf, der Grund ist, dass ich nicht mehr weiß, wie ich weitermachen kann. Ich habe zwar schon viel erreicht, dass ich auch jetzt abends mit ihr rund gehen kann, wo sie vorher Angst hatte, oder mit dem Zug fahren konnte, in einem Tunnel, das ging gar nicht. Mhm. Da hatte sie panische Angst. All die Jahre, solange ihr zusammen seid? Ja, all die Jahre. All die vielen Jahre. Und dann habe ich das Schritt für Schritt versucht, wie sagt man dazu, von klein bis groß zu machen. So. Wie läuft denn lief eure Sexualität? Bisher ganz gut, wo ich sagen muss, wenn ich sie an der Brust fasse, ist No-Go. Hm. Ja, also dann blockt sie ab. Aber ihr habt Geschlechtsverkehr? Ja. Das schon? Hm. Ja, das schon. So, aber Probleme sind anderer Art. Ja, also dann kommt bei ihr was hoch, ne? Weil, wenn sie rausgeht. Sie hatte mit 35 die dritte Vergewaltigung und da war ein Messer mit im Spiel. So, jetzt gibt's hier mal die Gina, Josef. Ja, einen Moment. Mhm. Jetzt muss ich hoch. Ja. Einen Moment, ja? Ja, ja. Wir haben Zeit. Ja, hi. Hallo Gina, schön, dass du da bist. Ja. Ja, jetzt hat der Josef mir gerade einige sehr schlimme Sachen erzählt. Ja. Die dir passiert sind. Ja, ist korrekt. Als du, das erste Mal ist es passiert, als du Kind warst, als du 10 Jahre alt. Ja, mit 10 Jahren. Da hat ein Mann dich vergewaltigt. Ja, und meine Mutter hat daneben gestanden und hat so geguckt. Hm. Und das nicht nur einmal, war mehrmals. Wer war denn dieser Mann? Freunde von ihr. Haben die dafür Geld bekommen? Hat deine Mutter dafür Geld bekommen? Ich nehme es an. Wohnte auch ein... Dein Vater mit in der Familie? Also, das ist so. Meine Mutter war von meinem, ich sag jetzt mal, Erzeuger getrennt. Ja. War neu verheiratet. Mhm. Mein Stiefvater hatte sich aber auch von ihr getrennt, weil meine Mutter, die Kerle wechselte wieder Unterhosen, jeden Tag einen anderen. Achso, dann wart ihr quasi, war sie alleinerziehend? Nein, ich lebte eigentlich bei meinem Stiefvater. Achso. Die hatte aber ein sogenanntes Besuchsrecht, sodass ich auch in der Sommerferien zu ihr durfte und so weiter. Und da ist das halt passiert. Und da ist das passiert. Das heißt, ja, ich habe mich dann danach auch mit Händen und Füßen gewehrt und wollte da auch nicht mehr hin. Hast du das denn damals, da warst du 10 Jahre alt, hast du dich getraut, das jemandem zu sagen, was da passiert? Ich habe mir selber Vorwürfe gemacht, weil ich habe das nicht verstanden. Das ist immer das Schlimme, dass die Kinder sich selbst Vorwürfe machen, obwohl sie sich natürlich gar keine Vorwürfe machen brauchen und dürfen. Weil die Täter sind die Erwachsenen. Die Täter waren die Männer und deine Mutter. Das ist mehrfach vorgekommen, sagst du. Ja. Dann hat dein Freund, dein Mann, seid ihr verheiratet? Ja, ne? Wir sind verheiratet. Ja, sagt er. Ja. Genau. Hat Josef gerade gesagt, dass nochmal, als du älter warst, dass du nochmal Opfer einer Vergewaltigung geworden bist? Nicht nur einer. Insgesamt noch 3 Stück. Die zweite war mit 25. Die war aber halb so wild. Die schlimmste war, da war ich 30 und da war im Stadtpark und da habe ich wirklich Angst um mein Leben gehabt, weil er mir die ganze Zeit ein Messer am Hals gehalten hat und so. Das war ein fremder Mann. Ja. Bist du damals zur Polizei gegangen? Ja. Ist da was ich muss ganz ehrlich sagen, danach habe ich mir gewünscht, ich hätte es nicht getan. Weil ich kam mir bei der Polizei vor wie der Täter, nicht wie ein Opfer. Ich habe ihn nach 2 Stunden Verhör habe ich den angebrüllt und habe gesagt, haben Sie mal, verwechseln Sie hier was nicht. Sie haben hier ein Opfer vor sich, nicht einen Täter. Ja. Dann sagte ich, du, ja, haben Sie das denn nicht provoziert? Und was hatten Sie denn an? Entschuldigung, Domian, jetzt frage ich dich, was ist an einer ganz normalen Jeanshose, ein Sweatshirt und eine 3/4 lange Lederhose aufreizend? Ja. Gina, das ist skandalös, was dir da passiert ist. Und das ist ein ganz schweres Fehlverhalten dieser Polizei, mit der du da Kontakt hattest. Ja. Dennoch sollte man natürlich schon sagen, dass die Frauen sich melden sollten bei der Polizei, wenn so etwas passiert ist. Natürlich, aber wie gesagt, also ich kann mir da wirklich vor wie der Täter und nicht wie der Opfer. Ich verstehe. Das heißt, da sind jetzt einige Male in deinem Leben sehr, sehr schreckliche Dinge passiert. Ja, und die letzte war 2001. Das war sogar in meiner eigenen Wohnung. Wer war das? Das war ein flüchtiger Bekannter. Ich muss dazu sagen, ich war in einem Dartverein, in einer Frauenmannschaft. Und in dieser Kneipe war auch eine Männermannschaft. Und einer von dieser Männermannschaft war da. Ist dieser Mann auch angezeigt worden? Ja. Was ist daraus geworden? Ich habe nie wieder was davon gehört. Was ist aus der Geschichte im Park geworden? Der hat anschließend also noch Banküberfälle und sowas gemacht und hat dafür 3 Jahre und 9 Monate gekriegt. Und das wegen der Vergewaltigung wurde wegen Mangel an Beweisen fallen gelassen. Also durchweg schreckliche und furchtbare Erfahrung für dich. Ja, oh ja. Jetzt hat der Josef vorhin gesagt, dass da diverse Probleme sind, viele Probleme sind, dass du dich nicht alleine raustraust. Richtig. Was sind also so die Hauptprobleme? Ich bin auch auf der Suche nach einer Therapie. Ich hatte mal eine gemacht. Da ist mein Vertrauen missbraucht worden. Und zwar... Sag mir doch vielleicht mal kurz noch, Gina, was so im Alltag die Hauptprobleme für dich sind. Albträume. Und mit dem Rausgehen, du kannst nicht alleine rausgehen? Nein. Ich kann zum Beispiel auch nachts nicht im Dunkeln schlafen. Ich habe immer ein kleines Licht an. Ja. Weil ich sonst Angst habe. Weil ich sonst Panik kriege. Wobei hat dir denn Josef bisher so ganz gut helfen können? Zum Beispiel, dass ich jetzt auch schon mal im Dunkeln rausgehen kann oder auch im Park gehen kann. Ja. Oder wie gesagt, wenn wir unter Tunnels fahren und so. Damals, ich habe ohne Ende Panik gekriegt. Also und jetzt geht's mittlerweile. Ja. Aber dennoch habt ihr mich ja jetzt angerufen und... weil er einen Tipp haben wollte, wie er mir da noch weiterhelfen kann. Ja, mit dem Tunnel. Das heißt, wenn du in einen Tunnel reinfährst oder durch einen Tunnel gehst, dann gerätst du in große Panik. Damals, jetzt nicht mehr. Das ist ja schon besser geworden. Mhm. Ja. Wie oft hast du versucht, eine Therapie zu beginnen? Einmal. Wie lange warst du bei diesem Therapeuten? Ungefähr ein halbes Jahr. Nur wie gesagt, da ist mein Vertrauen missbraucht worden. Das war eine Therapeutin. Mhm. Weil ich hatte der ja auch erzählt, dass bei der ersten Vergewaltigung, wie gesagt, meine Mutter daneben gestanden hat. Ja. Also da mit 10 Jahren, mhm, wo das mehrmals war. Und sie hatte nichts Besseres zu tun, wie ein Treffen mit meiner Mutter zu arrangieren, hinter meinem Rücken. Ich komme da zur Praxis rein und die Alte steht da. Ich habe mich auf dem Absatz rumgedreht und bin gegangen. Für mich war dann ein Vertrauensbruch. Wie, die hat das mit dir vorher nicht abgesprochen, dass deine Mutter da auftauchte? Nein. Das ist ja ein Ding. Das ist ja, das habe ich noch nie gehört, sowas. Und für mich, also, da gebe ich dir Vertrauen. Ja, aber da hast du völlig recht. Da hätte ich genauso empfunden wie du. Und ich hätte es auch abgebrochen. Deine Mutter lebt noch? Nein, die ist letztes Jahr gestorben. Ah, ja. Ich bin da gar nicht traurig drüber. Ich habe vorher immer gesagt, wenn die Frau stirbt, ich gehe dahin. Entschuldigung, das klingt jetzt hart. Hm. Ja? Hm. Aber ich habe immer gesagt, ich gehe dahin und pinkel auf dem Grab. Ja? Hm. Als ich gehört habe, dass sie gestorben ist, ich habe Größe bewiesen, ich habe es nicht getan. Mhm. Ich habe gesagt, selbst das ist die Alte nicht wert. Mhm. Ich kann deine Empörung verstehen. Ich glaube, jeder kann dich verstehen. Wenn eine Mutter einem so etwas angetan hat, hat man keine Gefühle mehr für die Frau. Und nein, absolut. Hat man auch keine Trauer, wenn die Person stirbt. Nein. Pass auf, Gina. Ich erahne, was man dir angetan hat und was für Leid du hast ertragen müssen als Kind und später dann auch. Ja. Ich finde gut, dass ihr euch gemeldet habt. Und wenn du einmal eine schlechte Erfahrung mit einem Therapeuten gemacht hast, ist es schwer, Vertrauen aufzubauen. Da hast du recht. Aber ich sag dir, die allermeisten Therapeuten machen das sehr gut. Und gerade für diese schweren Fälle, die du beschrieben hast, die du erlebt hast, gibt es richtig gute Fachleute. Und ich möchte gerne jetzt, dass du von meiner Psychologin beraten wirst, wie du das anfängst und wo du dann an einen guten, kompetenten Psychotherapeuten kommst. Ja. Ich würde dir das wirklich sehr, sehr dringend empfehlen, das zu machen. Sehr dringend. Du hast ja so viele Jahre und Jahrzehnte dich damit rumgeschlagen, sage ich mal. Mhm. Ich glaube, das übersteigt menschliche Fähigkeiten, dass man das alleine schafft. Ja, aber auf der anderen Seite, guck mal, ich habe jetzt versucht, von mir aus eine Therapie anzufangen. Ja. Ich stehe zwar irgendwo auf der Warteliste, aber ich kriege einfach keinen Therapieplatz. Ja, ich weiß, das ist ein großes Problem. Ein großes Problem. Aber darüber reden wir im Hintergrund auch noch. Es gibt natürlich harte Fälle, Ausnahmen wie überall. Wir gucken mal, ob wir da für dich noch einen guten Rat haben. Auf jeden Fall sollte etwas passieren. Das finde ich sehr wichtig und sehr dringend. Vielen Dank, Domian. Liebe Gina, dann grüß herzlich deinen Mann, den Josef. Ja. Und du legst bitte auf. Mach weiter so, du bist super. Sehr, sehr gerne, vielen Dank. Leg du bitte auf. Wäre nett, wenn ich mal ein Autogramm von dir. Ja, dann sagst du meiner Psychologin gleich deine Anschrift, okay? Ja. Wir melden uns gleich. Danke. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Fanny. 30. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Das ist aber ein schöner Name. Fanny. Das klingt so fröhlich. Hast du? Das Thema ist nicht fröhlich? Nee, ist nicht fröhlich. Nee. Na gut. Fanny, um was geht's denn? Und zwar leide ich schon seit 1 bis 2 Jahren an Waschzwang. Ja? Was wäschst du? Den ganzen Körper oder nur die Hände? Die Hände und abends eigentlich den ganzen Körper. Wie viel die Beine. Wie viel mal am Tag wäschst du die Hände? Fast den ganzen Tag. Also, ich weiß nicht, 30 bis 40 Mal. 30 bis 40 Mal? Wenn mehr. Und wie lange wäschst du denn die Hand oder die Hände? Ein paar Minuten. Dann möchte ich mir gar nicht deine Hände vorstellen. Die müssen doch völlig desolat sein. Die sind total aufgeplatzt und blutig. Ja. Und trotzdem, dass da schon Wunden sind und das blutig ist, wäschst du die Hände immer weiter? Ja, muss ich nur. Warum musst du es? Das ist irgendwie eine Krankheit, finde ich. Also es haben wirklich viele Leute, aber... Und abends wäschst du den ganzen Körper oder duschst du dich? Ja, ich dusche mich. Und auch da besonders exzessiv, besonders lange und ausdauernd? Nee, eigentlich nicht. Also das ist noch im Bereich, das abendliche Duschen ist noch im Bereich des Normalen, oder? Eigentlich ist es normal, ja. Die Hände, das ist das Problem. Die Hände ist das Problem. Was machst du vom Beruf? Ich bin zurzeit arbeitslos. Ich hatte in einer Gastronomie gearbeitet als Tellerwäscher. Mhm. Und hattest du das da auch schon, als du gearbeitet hast? Die letzten 3 Jahre vielleicht. Ich habe 7 Jahre da gearbeitet gehabt. Ja. In den letzten 3 Jahren vielleicht habe ich das dann und bekommen. Wie lange bist du jetzt schon ohne Arbeit? 1 Jahr. Und hat sich das in diesem Jahr jetzt besonders verschlimmert, das Ganze? Ja. Kann man so sagen? Kann man so sagen. Aber so allmählich fing es auch schon an, als du noch die Arbeit hattest. Ja, eigentlich schon. Mhm. Und ich war ja hier letztes Jahr im Krankenhaus gewesen. Mhm. Da ich ein Aneurysma hatte im Kopf. Mhm. Und das wurde nie erkannt. Und da hatte ich Hirnbluten bekommen, weil es geplatzt ist. Ja. Und war 3,5 Wochen im Koma gewesen. Oje. Und danach, ich habe auch einen Schlauch bekommen, der von Kopf ins Zwerchfell geht. Muss man mal erklären. Das ist so ein Schlauch, der geht innerhalb des Körpers hinten runter. Und damit das Gehirnwasser, wird abgeleitet genau. In Zwerchfell, genau. Genau. Hast du denn diesen Waschzwang, beobachtest du das besonders stark nach dieser Erkrankung? Eigentlich schon, ja. Weil ich nehme auch an, es wird von Tag zu Tag schlimmer. Das heißt, es ist vielleicht möglich, dass es gar keine psychischen, seelischen Ursachen hat, sondern dass die Ursachen im Gehirn zu finden sind, also körperlich bedingt sind. Das weiß ich jetzt nie, aber ich nehme es vielleicht an, dass es davon ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin dann auch in eine Reha-Klinik gekommen. Mhm. Und da waren alte Leute und da musste ich immer mit denen essen. Und das war für mich ein grausam, weil die haben alle da gesabbert und das war für mich die Hölle. Ich war froh, dass ich wieder draußen war. Aber wenn du jetzt alleine bei dir in der Wohnung bist und du nur wirklich für dich bist, wann, was muss denn passieren, dass du wieder hingehst zum Waschbecken und die Hände wäschst? Wenn ich irgendwie was anfasse, zum Beispiel irgendwie was ich eingekauft habe, das muss ich dann wieder mich waschen. Ach so, was andere Leute vielleicht auch angefasst haben vorher. Genau. Und was du denn in den Händen hast dann. Genau. Und nochmal eine Frage zu dem Krankenhausaufenthalt. Du bist am Gehirn operiert worden. Ja. Ja. Mhm. Und ich hatte ja dann noch einen Hirninfarkt gehabt. Ja, und nochmal gefragt, vor dieser Operation, war das nicht so stark mit dem Waschzwang? Oh ja. Also es harmloser auch nie. Also das war eigentlich wie jetzt, sag ich mal. Also doch. Also hat es damit nichts zu tun direkt. Warst du denn schon bei einem Psychotherapeuten, beim Psychiater deshalb? Ich komme aus Dresden, hier findet man eigentlich kaum Psychologen, die sich mit sowas befassen, weil das ist direkt Verhaltenstherapie. Mhm. Und gibt es hier kaum Ärzte, ich habe übers Internet versucht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. In der großen Stadt Dresden gibt es sowas nicht? Nee, gibt's nie. Also ich habe auch Ärzte gefragt und keiner wusste was. Ich habe jetzt einen Psychologin gefunden. Ja. Und die sagt eben, das ist schwer heilbar. Ich müsste auch dann noch Medikamente nehmen. Mhm. Aber ich habe mir nochmal aus dem Internet einen Arzt rausgesucht gehabt. Mhm. Der tut Hirnschrittmacher einsetzen. Mhm. Da im Gehirn Botenstoffe zu viel produziert werden. Mhm. Und die Operation, die wird auch wahrscheinlich von der Krankenkasse bezahlt. Ja. Na, jetzt sind wir schon sehr weit, dass wir da dass eine Gehirnoperation durchgeführt werden soll. Ja, ich habe aber Angst, weil ich schon eine hatte. Ja, eben. Also ich finde, das muss ja erstmal abgeklärt werden, ob man das nicht durch eine Therapie, eine Psychotherapie hinbekommt. Glaub mir, Fanny, es gibt so viele Menschen, die unter Zwängen leiden, auch unter Waschzwängen leiden. Und da gibt es schon hervorragende Methoden mittlerweile, den Menschen zu helfen. Ich habe schon sehr viel Gutes gehört und sehr viele Erfolgsgeschichten auch schon gehört. Also, ich glaube... Weil das ist wirklich, sage ich mal, auch für mich schwer, weil... Ja, klar. Ich mich kotze das ganze Leben an, muss ich ehrlich sagen. Du lebst alleine? Alleine, ja. Bist du dementsprechend grundsätzlich ein sehr unglücklicher Mensch? Ja. Was ist das Traurigste in deinem Leben? Ich habe mich immer in Männer verliebt, die verheiratet waren oder die nichts von mir wissen wollten. Und ich hatte auch einen Freund gehabt und das ging ein halbes Jahr. Mhm. Und der hat mich dann verlassen gehabt, weil er gesagt hat, er heiratet, obwohl ich vorher gesagt habe, hier, ich bin kein One-Night-Stand, will ich nicht sowas. Ja. Und da hat er mich dann eben verlassen und hat die geheiratet gehabt. Ja, dann habe ich mich auch noch in einen anderen Mann verliebt gehabt und liebe ihn auch immer noch, aber eben... Also er ist verheiratet. Also sehr viel Liebesunglück bisher erfahren. Genau. Fühlst du dich auch sehr einsam? Eigentlich schon, ja. Ja. Aber meine Mutter sagt, oh, ich könnte jetzt keinen Freund haben durch den Waschzwang. Mhm. Und auch kein Kind haben, weil das ist... Bist du denn eigentlich so auch den ganzen Tag zu Hause oder gehst du schon manchmal etwas raus? Ich gehe raus, ich habe einen Hund und gehe auch spazieren, aber ich sage, ich kann nicht mal den Hund mehr streicheln richtig oder mal hochnehmen. Das wollte ich gerade sagen, wenn ein Hund, der ist ja nun, wenn man so eine Erkrankung hat, wahrscheinlich sehr kompliziert für dich. Ja, das ist es auch. Mhm. Hast du Freunde? Ja, eine Freundin und aber wir sehen uns kaum, weil die wohnt weit weg. Mhm. Also, das Leben läuft alles andere als gut und rund im Moment bei dir. Mhm. Die Hände, wenn ich die mir angucken würde, wie sehen die aus im Moment? Sind die voller großer Wunden? Ja, also aufgeplatzt und die tun auch weh, aber... Aber dann tut das doch auch tierisch weh, wenn man dann diese verwundeten Hände wäscht? Das tut auch weh und das ist auch, ich tue immer wieder Salbe drauf, aber immer wieder platzen die auf. Mhm. Und ich sage, das ist für mich grauenvoll und ich habe auch irgendwann, gerade wo ich im Krankenhaus gelegen habe und hier Herzstillstand hatte, habe ich mir auch gedacht, warum haben die mich wiederbelebt? Also ich hätte wäre am liebsten tot. Weil ich Angst habe, dass das immer schlimmer wird statt besser. Also Fanny, ich sag's nochmal, es gibt hervorragende Methoden, diese Erkrankung in den Griff zu kriegen. Und wir werden dich jetzt im Hintergrund beraten. Und ich glaube das noch nicht so ganz, dass man das in Dresden nicht kann. Ich bin fast sicher, dass wir für dich in Dresden auch etwas finden. Ich glaube, du hast eine sehr, sehr gute Chance. Und wenn du dieses Leiden im Griff hast, kannst du dein ganzes Leben ja auch wieder anders angehen und viel froher und auch optimistischer nach vorne gucken. Mhm. Ne, wenn das erstmal gelöst wäre, das mit dem Waschzwang. Ja. Fanny, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Du legst bitte auf. Okay. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik war Patricia Unger und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.